Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wussten Sie, dass die Erde ein Magnetfeld hat? Ja, das weiß natürlich jeder. Ne? Die Erde hat ein Magnetfeld wie ein Stab. So, ne? Die Feldlinien kommen am Nordpol raus und gehen am Südpol wieder rein. Aber wussten Sie auch, dass das Erdmagnetfeld zerfällt? Doch, es zerfällt, ja. Und eigentlich müsste ich die Frage jetzt gar nicht mehr hinschreiben. Zerfällt das Erdmagnetfeld? Weil ich kann sie mit Ja beantworten, damit wäre die Sendung zu Ende. Aber nein, wir werden darüber reden müssen, denn es handelt sich hier um ein Krisenmanagement. Und Krisenmanagement ist ja gerade in unseren Zeiten ganz besonders wichtig. Wie befreit sich die Erde aus einer Krise? Und sie steckt tatsächlich in einer Krise, wenn sie nämlich ihr Erdmagnetfeld umpolt. Das Erdmagnetfeld. Wie gesagt, es handelt sich um ein Magnetfeld, was so ähnlich ist wie das von einem Stabmagneten. Kennen Sie alles, ne? So ein Stab, machen ein paar Eisenpfahlspäne drumherum und dann sehen Sie, wie diese Feldlinien aus dem einen Pol rauskommen, aus dem anderen wieder raus. Seit 1000 Jahren ungefähr schwächt sich das Erdmagnetfeld um ein Drittel ab. Wenn das so weitergeht, dann ist in 2000 Jahren der Hauptanteil des Erdmagnetfeldes, nämlich der Dipol, der Zweipol, ne? Also Nord- und Südpol, ist auf null abgefallen. Bedeutet das, wir stecken in einer globalen Magnetfeldkrise? Muss die Politik hier eingreifen? Muss es globale Magnetfeldkonferenzen geben, aus denen die Amerikaner sich dann naturgemäß wieder raushalten? Nee. Diesmal können die Politiker überhaupt nichts tun. Denn das Erdmagnetfeld polt sich schon seit Jahrmilliarden um. Das Erdmagnetfeld, Sie werden sich vielleicht fragen, wieso soll mich das Erdmagnetfeld interessieren? Das interessiert mich doch überhaupt nicht. Doch, es sollte Sie interessieren, denn Ihre Existenz, meine Existenz und die Existenz aller komplexen Lebewesen auf diesem Planeten hängt stark damit zusammen, dass die Erde ein Magnetfeld hat. Ja, denn die Sonne bringt uns nicht nur Licht, sondern auch hochenergetische Teilchen. Also hochenergetische Teilchen heißt Elektronen und Protonen, die mit richtig hoher Geschwindigkeit von der Sonne abgeblasen werden in Form eines sogenannten Sonnenwindes. Und dieser Sonnenwind aus geladenen Teilchen prallt auf das Erdmagnetfeld und kommt eben nicht auf der Erdoberfläche an, sondern wird vom Magnetfeld abgelenkt, ganz weit weg von der Erde. Nicht nur die Sonne produziert solche Teilchen, sondern auch die Milchstraße, und zwar nicht die Milchstraße selbst, sondern die vielen Supernova-Explosionen in der Milchstraße erzeugen die sogenannte kosmische Strahlung. Kosmische Strahlung sind also hochenergetische Teilchen. Mit anderen Worten, das hat was mit Radioaktivität zu tun. Und ein Planet, der kein eigenes Magnetfeld besitzt, dessen Oberfläche würde dem Fluss der kosmischen Strahlung ungeschützt ausgesetzt sein. Was hat das zur Folge? Eine erhöhte Mutationsrate, also eine erhöhte Rate an veränderten Zellcodes. Es gibt sogar, also jetzt nur mal unter uns, es gibt sogar eine ganz spekulative Theorie, die davon ausgeht, dass vor 2 Millionen Jahren das Erdmagnetfeld so schwach gewesen sein soll, dass also die Erde damals unter einem massiven Beschuss von kosmischer Strahlung stand und dass deswegen aus den Affen sich eine Seitenlinie abgespalten hat und daraus sind dann nachher wir, sie, ich und so weiter entstanden. Ist natürlich Quatsch. Also in erster Näherung ist es Quatsch, aber man weiß tatsächlich, dass vor 2 Millionen Jahren zum Beispiel das Erdmagnetfeld auch schon fast null war. Woher weiß man das? Nun, das weiß man aus einer ungeheuer großen Bibliothek. Diese Bibliothek liegt auf dem Meeresboden. Und zwar immer rechts und links vom mittelatlantischen und mittelpazifischen Rücken. Sie wissen ja, da kommt ja das Material aus dem Erdinneren raus. Die Erde praktisch brutzelt und brodelt ständig Material nach oben. Dadurch dehnt sich der Meeresboden aus und schiebt sich systematisch links und rechts von diesen Gebirgsrücken weg. Ne? Der Meeresboden hat ein Alter von, sagen wir mal, so grob 200 Millionen Jahren. Und sobald also der Meeresboden an die Kontinentalplatten gerät, geht er unter den Kontinentalplatten wieder unter. Das heißt, die Bibliothek, die da auf dem Meeresboden liegt, ist 200 Millionen Jahre alt. Aber nicht älter. So, und das Tolle ist nun, dass links und rechts von dem mittelatlantischen Rücken sich in den Eisengesteinen die Magnetfeldrichtung genau des Momentes erhalten hat, in dem das Eisengestein aus dem Erdinneren hervorgekommen ist. Auf die Art und Weise weiß man, dass also systematisch das Erdmagnetfeld sich umgepolt hat. Also was eben noch der magnetische Nordpol war, war ein paar Millionen Jahre später schon der magnetische Südpol und. Das Doofe ist nur, das hat sich nicht periodisch abgespielt, sondern extrem unregelmäßig. Zum Beispiel vor 200 Millionen Jahren, das ist sozusagen die Kante unserer Bibliothek. Vor 200 Millionen Jahren gab es relativ häufig Umpolungen. Dann aber vor 100 Millionen Jahren, zum Zeitpunkt der Dinosaurier, gab es 35 Millionen Jahre lang überhaupt keine Umpolung. Nix. Seit 35 Millionen Jahren aber gab es insgesamt 79 Umpolungen. Also diese Maschine, die dafür verantwortlich ist, dass die Erde ein Magnetfeld hat, die scheint irgendwie nicht richtig immer zu funktionieren. Da ist, offensichtlich gibt es da Störungen und man weiß es nicht, ne? Könnte man jetzt denken. Also fangen wir mal an zu erklären darüber und darüber zu reden, was ist das eigentlich für ein Mechanismus, der für das Erdmagnetfeld A verantwortlich ist und B, dass das Ding so wackelt. Also, dass dieses Magnetfeld überhaupt nicht stabil ist. Nun, die Maschine, die dafür verantwortlich ist, dass die Erde ein Magnetfeld hat, die nennt man Dynamo. Ne, kennen Sie alles vom Fahrrad? Und durch Strampeln geht vorne Ihr Licht an. Also natürlich nur, wenn Sie den Dynamo am Fahrrad haben. Ansonsten nicht. Aber geht Ihnen Licht auf. Es hat also was mit Ihrer Bewegung zu tun. Was Sie da tun, ist, Sie bewegen eine Metallscheibe in einem Magnetfeld. In einem richtigen Dynamo im Labor würden Sie eine Metallscheibe in dem Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule bewegen. Dadurch wird ein Strom induziert in der Metallscheibe. Und wenn Sie jetzt die Spule mit der Metallscheibe wieder verbinden, dann verstärken Sie das Magnetfeld der Spule ständig dadurch, dass Sie die Metallscheibe bewegen. Also Sie dämmeln da auf Ihrem Fahrrad und bewegen diese Metallscheibe im Erdmagnetfeld. Dadurch kann in dem Metallscheiben blablabla. Und so auf diese Art und Weise wird also der Strom, den Sie erzeugen, dadurch, dass die Metallscheibe sich im Erdmagnetfeld bewegt, Ihr Lämpchen, also nicht Ihr Lämpchen, sondern das Lämpchen Ihres Fahrrads, erleuchtet. Es hat also was mit elektrischem Strom zu tun, so ein Dynamo, hat aber auch was mit Bewegung zu tun. Hey, elektrischer Strom, Bewegung, Metallscheiben, Spulen, ich habe doch im Erdinnern keine Metallscheiben und keine Spulen, oder was? Habe ich denn elektrische Ströme? Ja, das Erdinnere ist aufgebaut aus verschiedenen Schichten. Im Inneren, ganz im Inneren, der feste Erdkern. Der ist richtig fest. Eisen, Nickel und so weiter. Um diesen inneren Erdkern herum der äußere Erdkern, flüssiges Metall. Das sind so Temperaturen von 5000 Grad und 3,3 Millionen Atmosphären Druck. Mein lieber Scholli. Ne? Um den äußeren Erdkern kommt dann der Erdmantel. Und also am Rande des äußeren Erdkerns sinkt die Temperatur von 5000 auf 4000 Grad und der Druck nimmt ab von 3,3 Millionen Atmosphärendruck auf 1,4 Millionen Atmosphärendruck. Ich sehe schon, Sie wollen wissen, woher man das weiß. Von den Katastrophen, von den Erdbeben. Wenn nämlich Erdbeben an einem Ort irgendwo auf der Welt stattfinden, dann dann messen die Seismologen mit ihren Seismographen die Ankunftszeit verschiedener Erdbebenwellen. Diese Erdbebenwellen pflanzen sich durch den Erdkörper fort. Es gibt ganz unterschiedliche Erdbebenwellen. Und je nachdem, wie sie ankommen, bei dem Seismologen bzw. dessen Gerät, dem Seismographen, dann kann er zusammenstellen, durch welches Material diese Wellen gelaufen sind. Also die Erdbeben sind quasi sowas wie ganz wichtige Analyseverfahren für das Innere der Erde. Denn es ist ja klar, bei den Drücken und bei den Temperaturen, dann können wir nicht einfach hineinbohren oder auch nur uns im Entferntesten überlegen, wir könnten solche Zustände im Labor erzeugen. Das geht ja gar nicht. Also letzten Endes ist es so, dass wir über das Erdinnere viel weniger wissen als über die Oberfläche vom Mond oder vom Mars, nicht? Also, die Erdbebenwellen erzählen uns etwas über dieses innere und flüssiges Metall in diesem äußeren Erdkern. Da ahnen Sie schon, Metall, wenn sich Metall bewegt, dann werden elektrische Ströme induziert und elektrische Ströme machen Magnetfelder. Aber was für Ströme fließen denn da? Wie wird denn das Metall, wie bewegt sich denn dieses Metall, bitteschön? Na, gehen wir zurück in Ihre Küche. Ne? Also, Sie gehen jetzt in die Küche, stellen einen Topf auf eine Erdplatte drauf und schmeißen einfach mal Tomatensauce rein. Ne? Werden Sie sehen, was passiert, wenn Sie den Herd anhaben, das Zeug fängt an zu kochen. Ne? Wenn Sie richtig Vollgas geben, dann spritzt Ihnen das Zeug da raus. Was passiert da? Nun, da wird Energie von unten nach oben transportiert und zwar in Form von sogenannten Konvektionsströmungen. Wenn Sie also richtig Ihr Gesicht über den Topf halten, dann werden Sie sehen, wie Ihnen die Konvektionsblasen ins Gesicht knallen. Machen Sie es nicht, Quatsch. Also, was ist bei der Erde die Herdplatte und was für ein Zeug bewegt, was ist die Tomatensauce? Nun, die Herdplatte ist der innere Erdkern. Der innere Erdkern ist sehr heiß, das ist gespeicherte Wärme noch von der Anfangszeit der Erde, plus radioaktiver Zerfall, nämlich Uran und Thorium zerfällt im Erdinneren, ist also eine zusätzliche Heizquelle und macht das Erdinnere heiß und flüssig. So, das wird jetzt von unten geheizt, das heiße Material steigt auf, kühlt sich ab und fällt wieder runter. Diese Bewegungen, diese Konvektionsbewegungen sind letztlich auch dafür verantwortlich, warum zum Beispiel die Plattentektonik oben funktioniert. Dass diese Platten auseinandertreiben, manchmal wieder zusammenkommen, alle 250 Millionen Jahre ein Superkontinent bilden, dann fällt er wieder auseinander und so weiter. Ja, hier zum Beispiel. Also wenn Sie jetzt dran denken, in Mallorca zu investieren, wäre ich vorsichtig. In 20 Millionen Jahren hat Afrika Mallorca weggefegt. Also langfristiger denken bei den Investitionen, denn Afrika kommt gerade auf Europa zu. Ist nur so eine kleine Bemerkung am Rande, von wegen Plattentektonik. Wo war ich stehen geblieben? Ach genau, Plattentektonik. Also diese Konvektionsbewegungen führen dazu, dass das Material aufsteigt und wieder abfällt. Wieder herunterfällt. Aufsteigt und wieder herunterfällt. Sie sehen schon, was passiert da? Da bewegt sich flüssiges Metall. Flüssiges Metall bedeutet flüssige, freie Ladungen, bedeutet elektrischer Strom. Und elektrischer Strom, der sich bewegt, das induziert ein Magnetfeld. Naja, solche Konvektionsströmungen, also gibt es ja auf der Erde gibt's ja noch viel mehr, es gibt ja nicht nur diese inneren Konvektionsströmungen, die man ja nur theoretisch sich vorstellen kann, denn wie gesagt, wir haben ja keine Möglichkeiten, ins Erdinnere zu gucken und zu gucken, bewegt es sich denn auch tatsächlich so. Konvektionsströmungen kennen wir aus dem, von der Erdoberfläche genauso. Die Meeresströmungen zum Beispiel, ne? Also der Golfstrom, ein Warmwasserstrom an der Oberfläche, aber ein Kaltwasserstrom an der, direkt über dem Meeresboden. Es gibt die Winde, die Wolkenbildung zum Beispiel, wenn feuchte und warme Luft aufsteigt und sich dabei Wolken bilden, das alles sind Konvektionsströmungen. Und diese Konvektionsströmungen haben nun vor allen Dingen eine ganz gewisse Eigenschaft, dass sie nämlich nicht irgendwie gleichmäßig auftauchen, sondern dass sie sich strukturieren. Und die Erde und der Erddynamo ist ein sogenannter Selbstorganisationsprozess. Offenbar, und die Umpolungen sprechen dafür, ist dieser Dynamo ja nicht stabil. Der fällt mal zusammen und dann fängt er wieder von neuem an. Offenbar befreit sich die Erde aus der Krise, dass entweder Wärme nicht genügend abtransportiert werden kann, von unten kommt ja ständig Wärme, oder aber, dass sie einfach zu wenig Wärme von unten bekommt, befreit sie sich dadurch, dass sie Konvektionsströmung auf- und komplett wieder abbaut. Und durch diesen Abbau der Konvektionsströmung kommt es dazu, dass der Dynamo völlig zusammenbricht. So, wenn der jetzt wieder von vorne anfängt, dann hat er seinen Nordpol in einen Südpol verwandelt und seinen Südpol in einen Nordpol. Der hat also zwei Zustände, positiv und negativ sozusagen. Also, der Dynamo ist ein Selbstorganisationsprozess, weil das System aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Der Dynamo der Erde ist ein chaotisches System, denn die Perioden, in denen diese Umpolungen stattfinden, sind überhaupt nicht regulär, sondern dort kommt mal häufiger vor und mal gar nicht. Das ist wie beim Patienten mit Herzkammerflimmern. Ja? Also manchmal bricht er zusammen, aber dann hat es sich das Herz wieder berappelt und dann schlägt es wieder ganz normal, allerdings in einem Zustand, der nicht unbedingt dasselbe ist. Nicht? Wir Menschen sind ja auch nicht Gleichgewichtssysteme. Wenn wir im Gleichgewicht mit unserer Umgebung wären, dann wären wir ja so warm wie die Umgebung selber. Sind wir nicht. Wir sind weit weg vom Gleichgewicht. Wir müssen Energie auf uns nehmen, in uns aufnehmen, damit wir uns in unserem Zustand aufhalten können. Also Selbstorganisation und Chaos gehören zusammen. In dem Meer von Chaos gibt es Selbstorganisationssysteme und einer davon ist die Erde. Und wie gesagt, Menschen sind ja auch nicht Gleichgewichtssysteme und wir gehen ja auch oft durch Krisen durch und das Krisenmanagement muss man irgendwie beschaffen. Man kommt dann häufig als neuer Mensch heraus. Aber ich will Ihnen eines zum Abschluss sagen, lassen Sie sich nicht eine Krise von außen aufschwätzen, denn die größten Wohltäter der Menschheit sind die Faulenzer. Denken Sie mal daran, wie viel Unheil verhindert worden ist durch Nichtstun.